Wir haben nachher, so wie es aussieht, nur einen Tank. Die Zolandania war gerade schon aus der Gilde raus. Es hat die Nacht einen Riesenstress mit ihrem Freund gegeben. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist es da nicht nur beim Stress geblieben. Haben die sich getrennt oder was? Nein, wenn man sich nicht nur anbrüllt, sondern noch mehr passiert. Das asozial. Kerle, die Frauen schlagen. Ich möchte das anders ausdrücken. Es ist genauso asozial, wenn Frauen Kerle schlagen. Ja, gut. Gut. Ja? Nicht immer, oh, die arme Frau, auch die armen Männer. Gleichberechtigung, ja? Es ist asozial, wenn man sich überhaupt schlägt, wenn man eigentlich eine Beziehung hat und eigentlich irgendwas da sein sollte, was einen verbindet. Von der Frau. Ich möchte mir gerade kein Urteil darüber erlauben, ob das in Ordnung war, weil ich ja nicht weiß, ob sie ihm nicht erstmal eine geballert hat. Kann ja sein. Bei meiner Ex war es so, dass sie das durchaus getan hat und dann habe ich auch zurückgeschlagen. Da stehe ich auch zu. Was denn das Auge? Wenn meine Frau mich schlägt, schlage ich zurück. Gleichberechtigung. Sie hätte es nicht tun sollen. Mit Schlagen meine ich nicht mit der flachen Hand, dass sie mir ins Gesicht geschlagen hätte, sondern dass sie wieder wegen irgendwas ausgerastet ist und ich habe es dann komplett abbekommen. Aber so richtig. Sie ist später dadurch, wegen dieser Sachen sogar in Behandlung gekommen. Weil da irgendwas nicht gestimmt hat bei ihr. Das wurde eine Therapie mit begleitender Medikation. Willst nicht wissen, wie oft ich blutend im Krankenhaus gesessen habe in der Notaufnahme. Das ist schon krass. Ja, so von daher, man sollte immer sehr vorsichtig sein. Ja? Wenn er einfach so ausgeholt hat, finde ich das genauso scheiße, wie wenn sie einfach so ausgeholt hat. Aber Fakt ist, und deswegen muss ich das so neutral sagen, es ist mehr passiert, als dass sie sich angebrüllt haben. Das ist ihre Formulierung. Und es wäre ausgeartet. Und deshalb brauchen wir dringend einen neuen Tank, denn unser Ersatztank weilt auf einer Kreuzfahrt. Kein Witz. Und der kommt erst am 17. wieder. Schlecht. Ja. Und das heißt, ich rede gerade zwar mit ihr, aber wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Tank für diesen Slot.